Okay. Moin, auch von meiner Seite. Genau, ich bin Jan, ich komme auch aus Leipzig, von dort, bin auch dort bei Platypus organisiert, genau. Und ich werde heute über Marxismus und Liberalismus sprechen. Ah, das klappt jetzt hier, okay. Genau, ich hoffe, dass ihr versteht mich alle. Ich rede normalerweise nicht besonders laut. Falls es zu leise ist, dann sagt gerne Bescheid. Genau, und ich, wie gesagt schon, ich werde ungefähr 45 Minuten, glaube ich, meinen Vortrag machen. Ich hoffe, das haut ungefähr hin und dann könnt ihr gerne alles fragen, auch gerne natürlich Kritik, wenn ihr nicht einverstanden seid oder was euch noch vielleicht mehr daran interessiert. Genau, so ein bisschen ansonsten im Hinblick auf, was Marius jetzt gesagt hat, genau, wir machen ja, also wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Linken im Hinblick auf die Frage, warum ist eigentlich die Linke heute in so einer misslichen Situation, warum kann sie als gesellschaftlicher Akteur, also ist sie irgendwie sehr an den Rand gedrängt, ist irgendwie, reagiert eigentlich eher auf das, was vielleicht von rechts passiert, in so einer defensiven Position, warum ist sie nicht mehr diese quasi welthistorische gestaltende Kraft, die sie mal war, so zumindest unsere Perspektive. Genau, und fragen uns, wie es eigentlich dazu gekommen ist und was man vielleicht auch machen kann oder woran das liegt. Genau. Ich werde so ein bisschen versuchen, euch nahezubringen, was der Marxismus von dem Grundgedanken des Liberalismus eigentlich so übernommen hat, aber natürlich auch, wo er sich davon abgrenzt. Und falls ihr diese Beschreibung gelesen habt im Internet, genau, es geht um den Begriff der Freiheit vor allem viel. Wie wurde eigentlich das verstanden? Was hat man darunter mal ursprünglich verstanden in der bürgerlichen Revolution? Was hat sich verändert historisch? Was versteht der Marxismus darunter? Und vielleicht auch, wie hat sich der Blick eigentlich dann, das würde ich so am Ende noch machen, im 20. Jahrhundert darauf verändert? Warum haben, also ist heute der Horizont für die allermeisten irgendwie ein anderer? Und was ist vielleicht daran das Problem? Da können wir dann vielleicht einfach in die Diskussion kommen. Genau. Ich fange an mit einem Zitat von Louis Menon über die Frage, was ist eigentlich überhaupt moderne Gesellschaft, und damit ist gemeint die bürgerliche Gesellschaft, was unterscheidet die eigentlich von traditionellen gesellschaftlichen, was von traditionellen Gesellschaften, also was ist irgendwie neu? Genau, das auf Englisch, das gibt es leider nicht als Übersetzung, ansonsten genau werde ich auf Deutsch und auch nicht mega viele Zitate vorlesen. Genau, ich starte einfach. Also, in pre-modern societies, the ends of life are given at the beginning of life. People do things in their generation so that the same things will continue to be done in the next generation. Meaning is immanent in all the ordinary customs and practices of existence. Since these are inherited from the past and are therefore worth reproducing. The idea is to make the world go not forward, only around. Jetzt in modernen Gesellschaften. In modern societies, the ends of life are not given at the beginning of life. They are thought to be created or discovered. The reproduction of the customs and practices of the group is no longer in the chief purpose of existence. The idea is not to repeat, but to change, to move the world forward. Meaning is no longer immanent in these practices of ordinary life, since those practices are understood by everyone to be contingent and time-bound. This is why death in modern societies is the great taboo, an absurdity, the worst thing one can imagine. For at the close of life, people cannot look back and know that they have accomplished the task set for them at birth. This knowledge always lies up ahead somewhere over history's horizons. Modern societies don't know what will count as valuable in the conduct of life in the long run, because they have no way of knowing what conduct the long run will find itself in a position to respect. The only certain knowledge death comes with is the knowledge that the values of one's own time, the values one has tried to live by, are expungible. Ende Zitat. Genau, also darum geht es ein bisschen. Damit will ich einsteigen. Also mit dem Aufkommen der modernen bürgerlichen Gesellschaft veränderte sich in der Existenz der Menschheit etwas Grundlegendes. Die Lebensziele waren nicht länger von Geburt an festgelegt. Die jahrhundertealten sozialen Verhältnisse begannen langsam aufzubrechen, sodass die Menschen gezwungen waren, einen neuen Sinn außerhalb dieser allumfassenden Kosmologie des Altertums zu finden. Marx und Engels schreiben im Kommunistischen Manifest dazu Folgendes: Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Genau, also um diese Freiheit sozusagen, dass etwas sich bewegen kann, dass sozusagen die Ziele nicht von vornherein festgelegt sind, sondern im Laufe der Zeit selbst bestimmt werden von den Menschen, um das geht es in der modernen Gesellschaft. Und das unterscheidet auch die bürgerliche Gesellschaft von bis dato existierenden Formen der Zivilisation. Und genau um diese Auffassung von Freiheit möchte ich jetzt im Folgenden argumentieren, hat der Marxismus und der Liberalismus sich gedreht. Und dass sozusagen diese Auffassung von Freiheit erbt auch der Marxismus von der bürgerlichen Gesellschaft, indem er versuchte, diese Freiheit im Angesicht des Scheiterns des Liberalismus auf neue gesellschaftlicher Grundlage zu verwirklichen. Genau, ich möchte also kurz einen Überblick geben, wie die bürgerliche Gesellschaft entstanden ist und was sie dem Anspruch ihrer radikalsten Denker und Denkerinnen nach sein sollte. Im Anschluss möchte ich dann darauf eingehen, welche historischen und politischen Ereignisse von Marx und Engels aufgegriffen wurden und sie zu ihrer Kritik daran veranlasst haben. Und am Ende soll geklärt werden, wie eine potenzielle revolutionäre Umwälzung der bürgerlichen Gesellschaft aus marxistischer Perspektive vorgestellt wurde. Genau, und am Ende können wir auch dann diskutieren, warum das nicht eingetreten ist. Was machen wir heute daraus? Genau, historisch entsteht die bürgerliche Gesellschaft mit der Durchsetzung des Warentausches als vorherrschender sozialer Verkehrsform. In den Städten kam es zur Herausbildung von Handwerkszünften und Handelsgilden. Die Gesellschaft wandelte sich von einer überwiegend auf Subsistenzwirtschaft beruhenden Form zu einer arbeits- und warentauschenden Gesellschaft. Damit einher geht ein starker Anstieg der gesellschaftlichen Produktivität durch eine Steigerung der Arbeitsteilung und die Entstehung von Manufakturen, das ist so eine Art Vorform der Fabrik. Diese soziale Transformation schlug sich auch in der Wissenschaft nieder. So definierten bürgerliche Ökonomen wie etwa Adam Smith die menschliche Arbeit als Quelle allen gesellschaftlichen Reichtums und stellten sich den damals vorherrschenden Auffassungsweisen diametral entgegen. Was es zum Beispiel damals gab, waren die Physiokraten, die gesagt haben, Reichtum entsteht aus Besitz von Grund und Boden. Und was die Implikationen sind von dieser Definition, ist, dass natürlich auch Arbeit als wertschöpfend honoriert werden sollte. Und damit auch eine radikale Konfrontation eigentlich mit den sogenannten privilegierten Ständen in der feudalen Gesellschaft, die eben nicht produktive Arbeit geleistet haben. Also Adel und Klerus. Genau, die politischen Implikationen kulminierten also im 18. Jahrhundert in den Revolutionen des dritten Standes. Da ist jetzt zum Beispiel zu denken an die Französische Revolution, auch an die amerikanische. Aber auch gab es zum Beispiel auf Haiti eine Revolution, die so sich darauf bezieht, auf diese Werte. Was sich also auf sozialer Ebene bereits durchgesetzt hatte, sollte nun auch politisch eingelöst werden. Und der französische Revolutionär Abbé Sieyès formuliert das folgendermaßen: Was ist der dritte Stand? Alles. Was ist der bis jetzt in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas zu sein. Das ist aus diesem Pamphlet, was ist der dritte Stand? Das wurde quasi in dem Jahr veröffentlicht, wo die Französische Revolution angefangen hat. Der dritte Stand, damit sind gemeint alle, die weder adlig sind noch dem Klerus angehören, also alle, die nicht diese Privilegien besitzen. Genau, dieser dritte Stand forderte also die politische Anerkennung der Tatsache, dass er und nicht die privilegierten Stände der Produzent des gesellschaftlichen Reichtums ist. Unter diesem Motto Liberté, Égalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, kämpften die Revolutionäre in Frankreich und in anderen Teilen der Welt darum, also für politische Mitbestimmung und die Abschaffung der Ständegesellschaft und der damit verbundenen Privilegien. Damit geht auch so Ideen einher wie politische Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlrecht, gewisse rechtsstaatliche Grundsätze. Das heißt, wir haben hier zum einen diese soziale Ebene, also die Durchsetzung von so Handel als sozusagen vorherrschender Verkehrsform und Arbeit, die sozusagen durch Tausch von Arbeit. Und wir haben diese politische Ebene, auf der jetzt gefordert wird, dass das, was auf der sozialen und gesellschaftlichen Ebene passiert, auch politisch sozusagen sich verwirklichen soll. Das heißt, dieses Soziale geht sozusagen dem voraus. Genau. Auf philosophischer Ebene wurden die sozialen Umwälzungen auch adressiert, am radikalsten vermutlich bei Kant und Hegel. Im Zentrum dieser Philosophie steht die Auffassung des Menschen als Produzent seiner eigenen Realität. Die Existenz und das Wesen der Menschen werden nicht länger als durch transzendente Mächte determiniert angenommen, sondern als grundsätzlich und radikal veränderbar. Damit einhergeht allerdings auch eine radikale Ambivalenz. Wenn die Menschen frei sind, ihre Lebensumstände zu gestalten und zu verändern, so impliziert dies nicht nur das Potenzial für menschliche Freiheit, sondern auch die Möglichkeit der Unterwerfung des Menschen durch den Menschen. Trotz dieser Möglichkeit der Unfreiheit setzten die Philosophen der Aufklärung große Hoffnung in den historischen Fortschritt. So war etwa Hegel der Überzeugung, dass sich der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit auch durch die egoistischen Interessen der Menschen hindurch schließlich durchsetzen würde. Auch wenn dies heute naiv erscheinen mag, ist der Optimismus, der sich bei Hegel und bei anderen zeigt, nicht affirmativ, sondern kritisch gegen die eigene Realität gerichtet. Eher zu verstehen als Antizipation des Möglichen, denn als Beschreibung des Bestehenden. Die gesellschaftliche Transformation, deren Zeugen die Philosophen der Aufklärung sind, scheint in der Tat Anlass zu einem gewissen Optimismus zu geben. Innerhalb weniger Generationen veränderte sich die Welt in einem Maße, das bis dato undenkbar erschien. Weil eine bürgerliche Verfasstheit der Gesellschaft zum Vorteil aller wäre, so ist die Annahme, würde sich diese Ansicht schließlich gesellschaftlich durchsetzen und mit ihr auch die Auflösung aller so Überreste der Unfreiheit, die bislang keineswegs real abgeschafft wurden. Also ich denke an irgendwie Sklaverei und andere Formen von Unfreiheit und Unterdrückung, die natürlich dann weiter bestehen zunächst und man kann sagen, auch bis heute weiter bestehen in einer gewissen Form. Die Frage ist also, warum ist das passiert? Warum hat sich das nicht so verwirklicht, wie die Leute das, also die bürgerlichen Radikalen, sich das vorgestellt haben? Warum leben wir nicht in der Gesellschaft, die Freiheit produziert durch gesellschaftlichen Austausch? Genau, dazu kommen wir gleich, aber ich vertiefe das nochmal ein bisschen. Also wie sollte dieses neue entdeckte Prinzip der Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft konkret realisiert werden? Dazu möchte ich jetzt nochmal kurz ein Zitat vorlesen von Benjamin Constant, der auch aus Frankreich kommt und auch zur Zeit der Französischen Revolution dieses Pamphlet schreibt. Und da geht es um den Unterschied der modernen Freiheit mit der Freiheit des Altertums. Also, Zitat. Fragen Sie sich zuerst, meine Herren, wie in unseren Tagen ein Engländer, ein Franzose, ein Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika, unter dem Wort Freiheit versteht. Es ist für jeden von Ihnen das Recht, nur den Gesetzen unterworfen zu sein, weder verhaftet noch eingesperrt noch getötet noch auf irgendeine Art durch Willkür eines oder mehrerer Menschen misshandelt zu werden. Es ist für jeden von Ihnen das Recht, seine Meinung zu äußern, seinen Beruf frei zu wählen und ihn auszuüben, über seinen Besitz zu verfügen, zu kommen und zu gehen, ohne um Erlaubnis nachzusuchen und ohne über seine Beweggründe und Maßnahmen Rechenschaft abzulegen. Es ist für jeden das Recht, sich mit anderen Menschen zu vereinigen, sei es, um auf die Art Gottesdienst zu halten, die ihm und seinen Glaubensgenossen zusagt, sei es einfach, um seine Stunden und Tage auf seine eigenen Neigungen und Launen entsprechende Weise beizubringen. Endlich ist es das Recht für jeden, die Regierungsgeschäfte zu beeinflussen, sei es durch Ernennung aller oder gewisser Beamter, sei es durch Eingaben, Bittschriften, Forderungen, welche die Behörde mehr oder weniger zu beachten verpflichtet ist. Also Constant unterscheidet hier zwischen privater und politischer Freiheit in dem größeren Pamphlet. Während in den antiken Zivilisationen, wie zum Beispiel in Athen, die Bürger unmittelbare politische Kontrolle über die Angelegenheiten des Staates ausübten, ist in der modernen Gesellschaft die politische Machtausübung an Vertreter delegiert und damit für die einzelnen BürgerInnen stark eingeschränkt, Was allerdings gewonnen wird, ist die private Freiheit. Das bedeutet, die Möglichkeit, nach den eigenen Präferenzen zu leben und in dieser Freiheitsausübung nicht durch den Staat behindert und eingeschränkt zu werden. Hinter Constants Argument verbirgt sich die für liberale Theoretiker wichtige Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Nicht der Staat, sondern die Gesellschaft ist die Sphäre, in der Freiheit ausgeübt wird, womit die liberale Freiheit auch als Recht der Gesellschaft gegen den Staat zu verstehen ist, also als Versuch, dass nicht irgendwelche arbiträre Entscheidungen gefällt werden, die das gesellschaftliche Leben irgendwie beschneiden. Der Staat geht gewissermaßen aus der Gesellschaft hervor und hat die Aufgabe, die Freiheitsausübung in und durch die Gesellschaft zu ermöglichen, zu fördern und zu sichern. Er spielt damit eine der Gesellschaft untergeordnete Rolle. So ist die Vorstellung. Genau. Die Vielfalt der privaten und Interessen und Bedürfnisse werden dabei durch den Markt koordiniert. Bürgerliche politische Ökonomen wie etwa Adam Smith nochmal stellen sich darunter ein Vermittlungssystem vor, das es allen Menschen ermöglichen sollte, durch ihre Arbeit, also irgendwie ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, an der Gesellschaft zu partizipieren. Konkurrenz und Kooperation sollen dabei in einem produktiven Verhältnis stehen, insofern für die eigenen Interessen zu arbeiten auch bedeutete, für die Interessen aller anderen zu arbeiten. Durch dieses System des Austausches von Arbeit, so Smith, wäre die Gesellschaft schließlich in der Lage, die Menge der verfügbaren Güter und Dienstleistungen im Laufe der Zeit zu steigern und sie somit für alle erschwinglicher und verfügbarer zu machen. In Anbetracht der Tatsache, dass viele liberale Denkerinnen die gesellschaftliche Ausübung von Freiheit und ihren Schutz durch liberale Rechte in den Mittelpunkt stellen, ist es wenig verwunderlich, dass die Ausübung politischer Rechte, also die Demokratie sozusagen in einem ganz unmittelbaren Sinne, von vielen eher als zweitrangiges Anliegen angesehen wurde. Auch wenn sich viele einig waren, dass die Gesellschaft das Recht besäße, eine Regierung zu stürzen, die sie als illegitim erachtet, zum Beispiel bei Rousseau könnte man es nachlesen oder auch bei Thomas Jefferson, wurde diese Ausübung politischer Freiheit in aller Regel nicht als Zweck an sich betrachtet, sondern als Mittel, um ihre ungehinderte gesellschaftliche Ausübung von Freiheit zu gewährleisten. In einer idealen Gesellschaft, so ist die Vorstellung, wäre jegliche politische Intervention durch den Staat in die Gesellschaft auf ein Minimum reduziert. Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, also zu der Kritik des Marxismus. Warum, habe ich ja gerade schon gesagt, ist das jetzt also nicht in dieser Form passiert, wie sich das vorgestellt wurde? Warum leben wir nicht in dieser Gesellschaft, die da beschrieben wird, oder zumindest nicht ausschließlich? Warum ist das irgendwie widersprüchlich geworden? Genau. Diese Freiheit oder diese Idee der Freiheit gerät spätestens im 19. Jahrhundert in eine schwere Krise. Statt Reichtum produzierte die Gesellschaft vielmehr soziales Elend und Konflikt. Eine neue soziale Klasse, die proletarischen IndustriearbeiterInnen, betritt die welthistorische Bühne und die soziale Frage wurde zum zentralen Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Wieso kam es dazu? Warum hat sich die Gesellschaft nicht in die Richtung entwickelt, wie die bürgerlichen DenkerInnen es antizipierten? Das ist die zentrale Frage des 19. Jahrhunderts, die alle progressiven Kräfte der Zeit umtreibt, also auch Liberale, und die auch den Anstoß für das Denken von Marx und Engels liefert. In ihren Augen verstrickt sich das bürgerliche Projekt mit der Entstehung der industriellen Produktivkräfte trotz seiner historisch progressiven Rolle in einen Selbstwiderspruch, der eine neue Form für die Verwirklichung gesellschaftlicher Freiheit notwendig macht. Diesen Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft nannten sie, also Marx und Engels, Kapitalismus. Das würde ich jetzt nochmal gerne betonen. Also Kapitalismus ist nicht gleich die bürgerliche Gesellschaft in dem Verständnis, sondern die Krise, könnte man sagen, oder der Widerspruch. Also das, was als Kapitalismus bezeichnet wird, ist quasi etwas Negatives, könnte man sagen, etwas Widerspruchsvolles. Genau. Wie artikuliert sich jetzt dieser Selbstwiderspruch? Also man könnte das, glaube ich, in so dieser klassischen Form, die vielleicht einige von euch kennen, fassen als der Widerspruch von industriellen Produktivkräften und bürgerlichen Produktionsverhältnissen. Das würde ich kurz erklären, was damit gemeint ist. Also die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Darin sieht Marx eine qualitative Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Entstehung dieser industriellen Produktivkräfte, also damit ist vor allem so große Maschinen gemeint, sorgt dafür, dass der gesellschaftlich produzierte Mehrwert nicht mehr vorrangig in Arbeitskräfte investiert wird, zum Beispiel in Form von mehr Arbeitsplätzen oder höheren Löhnen, sondern stattdessen in die Entwicklung von neuen Maschinen. Diese Maschinen machen wiederum Arbeitskräfte überflüssig. Die menschliche Arbeitskraft verliert damit im industriellen Produktionsprozess zunehmend ihre wertschöpfende Eigenschaft und wird zum bloßen Anhängsel der Maschine. Obwohl also die menschliche Arbeitskraft ihre Rolle im Produktionsprozess verliert und für Marx der sogenannte General Intellect, das bedeutet die Anwendung von Wissenschaft und Technik in der Produktion, als die eigentliche Quelle des gesellschaftlichen Reichtums erscheint, gibt es weiterhin Menschen, die nichts besitzen außer ihre Arbeitskraft, die also gezwungen sind, diese Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben. Genau, die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, damit ist gemeint, was ich vorhin erklärt habe, der Austausch von Arbeit als gesellschaftliche Vermittlungsform, bleiben also erhalten, obwohl die industriellen Produktivkräfte diese Vermittlung zunehmend untergraben. Und genau diese selbstwidersprüchliche Tendenz benennt Marx, wenn er vom Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im Kapitalismus spricht. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse werden damit zu einer Sphäre der Unfreiheit, insofern alle menschlichen Bedürfnisse den Reproduktionsbedingungen des Kapitals untergeordnet werden. Und das hat reale Auswirkungen. Im 19. Jahrhundert kommt es nicht zu einer kontinuierlichen Hebung des Lebensstandards, wie das bei Adam Smith zum Beispiel antizipiert wird, sondern es kommt zu einer sogenannten Proletarisierung der Gesellschaft. Damit ist einfach gemeint Massenelend, steigende Arbeitszeit, die Löhne sind an der Grenze des Existenzminimums. Horkheimer beschreibt das folgendermaßen, was ich eine sehr gute Zusammenfassung finde. Der Kapitalismus hat also nicht die Arbeit, sondern den Arbeiter überflüssig gemacht. Genau. Dann möchte ich noch ein bisschen über die politischen Ereignisse der Zeit sprechen. In dieser Zeit, also auch im 19. Jahrhundert, gibt es die sogenannten Revolutionen des Jahres 1848, die auch für Marx in seiner politischen Vorstellung, was passieren sollte, formativ waren. Das Jahr ist darum signifikant, weil in diesem Jahr das Proletariat für Marx erstmals als eigenständiges politisches Subjekt in Erscheinung tritt. Genau, ich würde jetzt aus Zeitgründen das ein bisschen abkürzen. Da können wir, wenn es euch interessiert, auch nochmal ein bisschen darüber sprechen, dann gleich in der Fragerunde. Aber im Grunde geht es halt in diesen Revolutionen von 1848 darum, dass sich nach der Französischen Revolution, also wir sind wieder in Frankreich, eine Monarchie am Ende doch wieder durchsetzt. Und es gibt dann Auseinandersetzungen, vor allem um diese soziale Frage. Und es zeigt sich halt da, dass am Ende die Bourgeoisie, also quasi die Kapitalisten, könnte man sagen, am Ende mit der Monarchie zusammenarbeiten, um diese Forderung der Arbeiterklasse quasi abzuwehren. Obwohl bis dato ja eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, im dritten Stand, eigentlich alle Leute, die sozusagen nicht privilegiert waren, zusammen aufgetreten sind als politische Einheit unter der Führung der bürgerlichen Klasse, zeigt sich jetzt, dass das nicht mehr der Fall ist und irgendwie sich das nicht mehr vereinen lässt. Die Arbeiter und Arbeiterinnen fordern zum Beispiel ein sogenanntes Recht auf Arbeit, das also dafür irgendwie gesorgt wird, dass die Leute an Arbeit kommen, dass sie nicht verhungern einfach. Und das ist sozusagen unauflösbar in dieser Form der gesellschaftlichen Verhältnisse für Marx, genau. Und es ist dann so, dass das aufgelöst wird, indem diese Arbeiterkämpfe blutig niedergeschlagen werden. Genau, am Ende kommt es dann zu der Herrschaft von Louis Bonaparte. Die beschreibt Marx als Bonapartismus und ich sage das deshalb, weil es sozusagen da einen Funktionswandel des Staates gibt. Bonaparte tritt so auf als diese Figur, die so sagt, ich gebe allen was zurück. Er hat sogar selber Ursprünge im utopischen Sozialismus und bezeichnet sich selber auch als Sozialist. Wird aber am Ende, also das ist der Neffe von Napoleon Bonaparte, Louis Bonaparte, wird am Ende zu so einer Art, könnte man sagen, Diktator, der aber so soziale Umverteilungsmaßnahmen anstrebt. Genau. Das muss nicht immer in diktatorischer Form passieren, sondern man lässt sich das auch demokratisch vorstellen. Aber für Marx ist das Relevante jedenfalls, dass es da einen Funktionswandel des Staates gibt, dass der Staat quasi nicht mehr die Aufgabe hat, nur einfach die Ausübung von diesen liberalen Rechten in der Gesellschaft zu fördern oder sozusagen denen einen Rahmen zu geben, dass das funktioniert, sondern der muss jetzt aktiv eingreifen, indem er versucht, von oben irgendwie diesen Klassenkonflikt zu managen, indem er irgendwie den einen ein bisschen was wegnimmt, den einen ein bisschen was gibt. Also so im Grunde, wie man sagen könnte, dass heute auch Staaten funktionieren. Also irgendwie gibt es den gesellschaftlichen Konflikt, den Klassenkonflikt, der lässt sich nicht, also der managt sich nicht mehr von selbst und damit nicht einfach die ganze Zeit Bürgerkrieg oder die Leute einfach verhungern, ist jetzt sozusagen diese bonapartistische Form notwendig. Genau, das heißt, da ist sozusagen die Geburtsstunde des modernen kapitalistischen Staates auch, der eine andere Funktion hat als der von den er zumindest laut den Liberalen haben sollte. Genau. Was ist jetzt mit diesen Entwicklungen? Für Marx ist das kein Grund zur Verzweiflung oder er wünscht sich auch nicht zurück in die tolle Phase, wo das noch alles aufgegangen ist, sondern das ist für ihn, diese gesellschaftlichen Tendenzen sind für ihn eigentlich der Anlass, um zu fragen, welches Potenzial steckt eigentlich da drin. Also, dass die menschliche Arbeit nämlich real aufhört, Quelle des gesellschaftlichen Reichtums zu sein, birgt seiner Ansicht nach ein Potenzial. Anstatt Arbeit könnte vielmehr die Freiheit von Arbeit und die freie Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse und Kenntnisse im Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung stehen. Diese gesellschaftliche Utopie trägt den Namen Kommunismus. Marx formuliert das im Kapitalband 3 folgendermaßen: Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Genau, dieses Reich der Freiheit entsteht allerdings jetzt nicht einfach so. Also das kommt jetzt nicht, die Vorstellung ist nicht, die gesellschaftlichen Verhältnisse machen das einfach von selber. Das passiert einfach wie so ein Automatismus, sondern die kapitalistische Produktionsweise ist eine Voraussetzung für eine neue Organisation der gesellschaftlichen Verfasstheit, aber es braucht eine Revolution, also einen selbstbewussten menschlichen Akt, der die bisherigen gesellschaftlichen Verhältnisse umwälzt und auf eine neue Grundlage stellt. Genau, das heißt, es geht auch um Politik. Und noch ein kleines Zitat von Marx aus einem Brief an Josef Weidemeyer. Da schreibt er über sich selbst Folgendes: Was mich betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Antinomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war, erstens, nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen nur an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Kampf der Klassen notwendig zur Diktatur des Proletariats führt und drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zu einer Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Und der Rest soll ein bisschen sich darum drehen, was er sich jetzt darunter vorgestellt hat, wie das jetzt funktionieren soll und andere Marxisten. Also, was ist die Diktatur des Proletariats? Was hat das bedeutet? Was soll dieser Begriff eigentlich sein? Genau, ich denke, dass das eine der wichtigsten Begriffe eigentlich bei Marx ist, der allerdings oft irgendwie sehr obskur wirkt und die Leute sich eigentlich darunter nicht so richtig vorstellen können oder beziehungsweise die intuitivste Assoziation ist wahrscheinlich irgendwie halt die Sowjetunion und irgendwie Massenmord oder so, was unfortunate ist. Genau, zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Diktatur in diesem Zusammenhang nicht die Herrschaft einer Person oder einer irgendwie kleinen Gruppe über den Rest der Gesellschaft bedeutet. Alle Formen bürgerlicher kapitalistischer Herrschaft, ob demokratisch oder nicht, werden vom Marxismus als Diktatur des Kapitals bezeichnet. Insofern, als dass alle menschlichen Bedürfnisse aus der Perspektive des Kapitals, also durch seine Reproduktion und Expansion, vermittelt werden. Die Diktatur des Proletariats ist dementsprechend genau das. Nur, dass die Vermittlung der Krise der bürgerlichen Gesellschaft in diesem Fall nicht aus der Perspektive des Kapitals, sondern aus der Perspektive der Arbeit erfolgen soll. Ihr politisches Ziel ist es also, eine Lösung für die sich selbst unterminierenden Tendenzen des Wertes der Arbeit unter dem Kapitalverhältnis zu finden. Der spekulative Aspekt des Marxismus besteht nun darin, dass davon ausgegangen wird, dass das Proletariat durch die Übernahme der Staatsmacht im Weltmaßstab, die Diktatur des Proletariats, in der Lage wäre, diese selbst widersprüchlichen Formen der bürgerlichen Produktionsverhältnisse aufzuheben. Die neue gesellschaftliche Vermittlungsform wäre also nicht länger der Wert der wahre Arbeitskraft und der Austausch von Arbeit in dieser Form, wie das momentan passiert, sondern die freie Assoziation der gesellschaftlichen Mitglieder gemäß dem Motto jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Die Diktatur des Proletariats könnte daher als eine Form des kritischen Bonapartismus verstanden werden. Bonapartistisch insofern, als dass sie versucht, die Krise der Gesellschaft durch die Übernahme der Staatsmacht zu bewältigen. Kritisch insofern, als dass sie auf ihre eigene Aufhebung und auf die Abschaffung der politischen Herrschaft von Menschen über Menschen insgesamt abzielt. Genau, ich habe noch ein Zitat von Lenin dabei aus Staat und Revolution. Der beschreibt das folgendermaßen. Als Endziel setzen wir uns die Abschaffung des Staates, das heißt jeder organisierten und systematischen Gewalt, jeder Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt. In unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeugt, dass er in den Kommunismus hinüberwachsen wird und dass im Zusammenhang damit jede Notwendigkeit der Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, der Unterordnung eines Menschen unter den anderen, eines Teils der Bevölkerung unter den anderen verschwinden wird. Denn die Menschen werden sich daran gewöhnen, die elementaren Regeln des Zusammenlebens ohne Gewalt und ohne Unterordnung einzuhalten. Zitat Ende. Das also war mal die utopische Vorstellung. Genau, wie genau das sich vorgestellt wird, können wir auch gerne, wenn es euch interessiert, nochmal am Ende diskutieren. Ich mache jetzt noch ein kurzes Fazit und dann steigen wir in die Diskussion ein. Genau. Was verbindet also Marxismus und Liberalismus? Was erbt sozusagen, könnte man sagen, der Marxismus vom Liberalismus? Genau, indem er darauf abzielt, die gesellschaftliche Sphäre der Freiheit in Form der Selbstvermittlung der Gesellschaft durch die freie Assoziation ihrer Mitglieder zu verwirklichen, knüpft der Marxismus in substanzieller Weise an zentrale Gedanken des Liberalismus an. Allerdings versucht er sie auf veränderter gesellschaftlicher Grundlage zu realisieren. Beiden gemeinsam ist also eine bestimmte Konzeption von Gesellschaft als sich selbst verwaltende Entität, die es erlaubt, menschliches Zusammenleben möglichst ohne herrschaftliche Eingriffe zu regeln. Genau. Zugleich erkannte der Marxismus jedoch, dass mit der Entstehung des Kapitalismus eine Notwendigkeit staatlicher Eingriffe einhergeht, die nicht einfach vermieden werden kann, sondern in einem selbstbewussten Akt, das, was ich bezeichnet habe als Diktatur des Proletariats, politisch aufgehoben werden müsste. Den historisch bislang höchsten Ausdruck dieses Versuches stellt die Oktoberrevolution in Russland, zumindest arguably, dar, die allerdings auch scheiterte in dem Versuch. Und wieso das passiert ist, ist eine schwierige Frage, aber ich denke, eine wichtige Sache ist, dass eben diese Revolution eigentlich auf Weltmaßstab passieren sollte und das nicht eingetreten ist. Stattdessen, also was ist stattdessen passiert, war das 20. Jahrhundert, würde ich sagen, geprägt durch irgendwie, was man sagen könnte, eigentlich eine Renaturalisierung staatlicher Herrschaft. Im realen Sozialismus wird das Fortbestehen kapitalistischer Zwänge, zum Beispiel in dem Begriff der Volksdemokratie, rationalisiert, wobei zunehmend auch die Selbsterhaltungsinteressen einer bürokratischen Kaste relevant werden. Im kapitalistischen Westen hingegen setzt sich das Modell des progressiven Liberalismus durch, der die Klassenspaltung der Gesellschaft staatlich einzuhegen versucht, indem er ihre schlimmsten Auswüchse durch soziale Umverteilungsmaßnahmen abfedert. Das prominenteste Beispiel hierfür ist der New Deal der 1930er Jahre in den USA, der allerdings im 20. Jahrhundert viele Nachahmer fand, zum Beispiel in Deutschland im Modell der sozialen Marktwirtschaft. Heute, jetzt ein kleiner Sprung, erscheinen diese sozialistischen Umverteilungsprojekte, sozialstaatlichen Umverteilungsprojekte, auch auf der Linken, oftmals als großer historischer Erfolg oder als erstrebenswertes politisches Projekt. im Vergleich zu den neoliberalen Dekaden der Austerität, die gefolgt sind. Die Sehnsucht nach einem starken, aber sozial gerechten Staat drückt sich beispielsweise in Projekten wie dem Green New Deal oder auch dem demokratischen Sozialismus aus. Vergessen wird jedoch oft, dass der New Deal und vergleichbare politische Projekte in dieser Zeit dezidiert gegen die marxistische Arbeiterbewegung gerichtet waren. Anstatt auf die Abschaffung der Notwendigkeit staatlicher Herrschaft, zielten sie auf eine staatliche Integration der ArbeiterInnen in den bürgerlich-kapitalistischen Status quo. Der bonapartistische Staat erscheint dann nicht länger als negativer Ausdruck des unversöhnlichen Klassengegensatzes, sondern als progressiver Akteur, der in der Lage ist, diesen Klassengegensatz einzuhegen und irgendwie vielleicht sogar verschwinden zu lassen, wer weiß schon. Die Notwendigkeit staatlicher Herrschaft wird damit naturalisiert, anstatt auf die Möglichkeit ihrer Abschaffung hinzuarbeiten. Indem die Linke heute dazu beiträgt, diese Diskrepanz zwischen progressivem Liberalismus und Marxismus zu verwischen, wird sie selbst irgendwie, würde ich sagen, das ist vielleicht der Einstieg in die Diskussion, zu einem ideologischen Hindernis für eine mögliche Rekonstitution einer marxistischen Linken in der Gegenwart. Vielen Dank, damit bin ich am Ende. Genau, ich denke, das war sicher viel Stoff und ist im Grunde auch das, was im Lesekreis bei Platypus gelesen wird, wenn ihr interessiert seid, da tiefer reinzugehen. Aber wir können auch gerne natürlich über vieles davon nochmal sprechen, wenn es dazu Fragen gibt oder auch Widerrede oder whatever, dann schießt los. Grundsätzlich wird die Diskussion eröffnet. Als Hinweis noch, dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt, wird die aufgezeichnet an diesem Gerät, wo wir eben dran rumgefummelt haben, und auch veröffentlicht. Guter Hinweis. Dass ihr das im Vorhinein schon wisst. Ja, aber. Ja, bitte. Also, du hast jetzt so die Aufklärer im Zuge mit den Liberalisten zusammengenannt. Mhm. Du hast dann auch Rousseau erwähnt als Gegenbeispiel zu dieser Unterscheidung zwischen privater und politischer Freiheit. Dass also da auch politische Freiheit von Rousseau gefordert wird, weil bei ihm ist es ja auch so, dass die Legislative nicht vertreten werden kann. Also dass es keine Repräsentation geben kann in der Legislative. Und die Frage wäre, kann man das einfach in eins setzen, also dass die Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft, diese bürgerlichen Radikalen, dass die auch mit den Liberalisten sind deckungsgleich? Ja, gute Frage. Also ich glaube, man kann es natürlich nicht in einen Topf werfen, insofern zu sagen, das ist jetzt alles genau das Gleiche und die hatten alle genau die gleiche Vorstellung. Da gibt es sicher Unterschiede auch in der Frage zum Beispiel, wie wichtig ist die politische Freiheit, also doch irgendwie, dass es eine politische Machtausübung gibt und inwiefern ist das, glaubt man, dass eine repräsentative Form irgendwie ausreichend ist. Ich glaube, was irgendwie trotzdem beide vereint, ist halt die Vorstellung, dass schon am Ende die Gesellschaft und deren freie Entwicklung, wie ich das versucht habe, zu zeichnen, für alle Bürgerlichen im Zentrum stand. Manche haben geglaubt, dass es dafür wichtig ist, dass auch politische Freiheit ausgeübt werden kann. Aber ich glaube auch zum Beispiel bei Rousseau geht es vor allem, so würde ich das jedenfalls verstehen, darum, dass halt dass die Frage ist, wenn der Eindruck entsteht, dass eigentlich die Regierung, also was auch immer, der Monarch oder wer auch immer, der Souverän sozusagen, nicht im Interesse der Gesellschaft handelt, dass dann die Gesellschaft sich das Recht vorbehält, sozusagen dagegen aufzubegehren und den abzusetzen. Ansonsten würde ich sagen, das lässt sich natürlich nicht komplett über einen Kamm scheren. Auch in der Französischen Revolution gibt es natürlich Leute, die ihr vielleicht einen konservativeren Blick haben und zum Beispiel gegen Massendemokratie sind, weil sie glauben, dass die Leute, die unaufgeklärt sind, nicht entsprechend gut entscheiden können darüber, was das gesamtgesellschaftliche Interesse ist. Und dann gibt es solche, die sagen, nee, wir brauchen das allgemeine Wahlrecht, also die Jakobiner. Dann gibt es natürlich noch die Unterscheidung so zwischen Liberalismus und Republikanismus so ein bisschen, also mehr der Republikanismus legt schon eher die Emphase auf die Institutionen, die sozusagen dafür sorgen sollen, dass es eine gerechte Verfassung gibt und so. Und die Liberalen legen die Emphase, würde ich sagen, mehr auf das Individuum und seine Aktivität in Gesellschaft. Aber ich glaube, dass das halt nicht, also ich würde nicht sagen, dass das ein krasser Widerspruch ist zumindest. Also es gibt ja trotzdem die Idee, okay, die staatlichen Institutionen sollen sozusagen dafür sorgen, dass die Menschen in der Gesellschaft sich so ungehindert wie möglich entfalten können. Und ob man jetzt die Emphase mehr darauf legt oder mehr auf die gesellschaftliche, zum Beispiel auf die Ökonomie, wie jetzt Adam Smith oder so. Ich würde sagen, das widerspricht sich an dieser Stelle nur nicht. So, weiß nicht, ob das beantwortet, aber super eng bin ich da nicht drin. Aber ich hoffe, dass das hat es ein bisschen geklärt. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Horkheimer-Zitat. Ja. Vielleicht habe ich es verstanden, aber war das Zitat, dass im Kapitalismus der Arbeiter unnötig wird oder die Arbeit? Genau, es wird nicht die Arbeit überflüssig, sondern der Arbeiter. Aber das verstehe ich nicht, weil ich würde sagen, es ist doch genau andersrum. Also Kapitalismus gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und trotzdem arbeiten wir noch alle. Ja, das ist eine gute Frage. Genau, warum wird der Arbeiter? Also der Arbeiter wird nicht überflüssig insofern, dass man jetzt dass es die ganze Zeit Massenarbeitslosigkeit gibt. Aber er wird schon tendenziell, würde ich sagen, überflüssig gemacht. Also was natürlich irgendwie, was man sagen kann, ist, dass im 20. Jahrhundert sich gezeigt hat, dass die Fähigkeit, neue Produktionszweige zu erschließen, neue Aspekte der Gesellschaft zu kommodifizieren, die es bislang nicht waren, ziemlich groß ist. In einer gewissen Form kann man natürlich sagen, dass generell also sowas wie der Imperialismus oder so zu erklären ist, als der Versuch des Kapitals immer neue Bereiche sozusagen irgendwie sich zu unterwerfen, um irgendwie akkumulieren zu können. Genau. Aber genau, ich glaube, man muss sich das nicht so vorstellen, als dass jetzt die Leute alle komplett sozusagen alle gar keinen Job mehr haben, aber das schon immer ein Problem ist. Auch bis heute würde ich sagen, die Frage, woher kriegen wir jetzt die ganzen Arbeitsplätze für die Leute her? Das ist ja schon etwas, womit sich kapitalistische Politik in einem substanziellen Sinne, würde ich sagen, beschäftigt. Das ist natürlich jetzt, also es gibt allerlei politische Möglichkeiten, das irgendwie zu verhindern. Ich würde sagen, dass stellenweise halt auch so, dass Arbeitsplätze existieren, die wirklich eigentlich unproduktiv sind in dem Sinne, als dass sie jetzt vielleicht auch, wenn der Zwang zur Arbeit nicht bestehen würde, wegfallen könnten. Also genau, vielleicht nochmal umgekehrt gesagt, also mit der Idee, dass die Arbeit überflüssig gemacht werden könnte, ist halt die Vorstellung, man könnte halt eigentlich den gleichen gesellschaftlichen Wohlstand mit einem winzig kleinen Bruchteil der notwendigen Arbeitszeit besorgen, wie man es jetzt tut. Also es hätte das Potenzial, dass viel mehr Arbeit überflüssig gemacht werden könnten und die Leute hätten viel, viel mehr freie Zeit. Aber das geht nicht, weil sie halt irgendwo angestellt sein müssen, damit sie ihren Lohn verdienen können. Also darum dreht sich das Problem. Das stimmt natürlich, du hast recht, dass es nicht so gekommen ist, dass die Arbeitslosenzahlen ins unendlich riesige wachsen. Aber ich würde sagen, durch verschiedenste politische Manöver, man könnte im 20. Jahrhundert natürlich auch sagen, etwas zynisch, dass die Weltkriege eine Art und Weise waren, mit diesem Problem umzugehen, weil da sehr, sehr viele Leute gestorben sind und dann die großen Wachstumsraten des Kapitals vor allem dann nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg waren, weil da erstens Kapital und zweitens Arbeit vernichtet wurde und dann das halt, kannst gleich nochmal was sagen, du scheinst ja nicht zuzustimmen. Genau, und dann die Möglichkeit wieder gab, sozusagen ein großes Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Also das sozusagen, so zynisch das klingen mag, auch auf eine Art und Weise dazu beigetragen hat, dass dieses Verhältnis irgendwie wieder zu restabilisieren. Aber genau. Jetzt sag ruhig, wenn du nicht zustimmst oder was du noch für eine Frage hast. Also ich würde das mal weiter diskutieren. Ja, ich würde dir, glaube ich, bei recht vielen zustimmen. Ich würde halt sagen, genau deswegen. Also so sehen wir doch, dass also der Kapitalismus irgendwie ziemlich produktiv ist und dementsprechend Arbeit quasi mehr und mehr, also Arbeit als aktive Tätigkeit mehr und mehr unnötig geworden ist, weil man richtig immer schnell machen kann. Ja. Aber andererseits trotzdem noch Arbeitskräfte notwendig sind, weil ansonsten würden wir alle nur 15 Stunden die Woche arbeiten. Also das ist ja sozusagen gerade nicht passiert, was irgendwie ja bürgerliche Ökonomen wie Maynard Keynes irgendwie in den 30er gesagt haben, dass wir alle nur 15 Stunden im 21. Jahrhundert arbeiten. Das ist ja irgendwie nicht passiert. Und obwohl es ja die Produktivitätssteigerung gab, so von so her würde ich sagen, anscheinend ist gerade nicht die Arbeitskraft unnötig, sondern die ist anscheinend weiter notwendig im Kapitalismus, um halt Wert zu schaffen. Und ansonsten gibt es halt ja, also kannst du ja nicht ausbeuten ohne Wertschöpfung, würde ich sagen, bei Marx. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, dass wirklich alle Leute, die irgendwie einen Job haben, dann wirklich den nur haben, weil sie damit irgendwie, also es, sagen wir, es entsteht irgendwie im kapitalistischen Sinne damit vielleicht ein Mehrwert. Man kann damit irgendeinen Mehrwert schaffen, ob der jetzt allerdings ein gesellschaftlich relevanter Mehrwert im Sinne, dass wirklich alle davon was haben, da, das würde ich halt sagen, vielleicht ist zu bezweifeln. Das stimmt natürlich. Leute haben prognostiziert, was du jetzt gesagt hast mit Keynes, 15 Stunden Arbeitszeit die Woche, das vielleicht wäre sogar mittlerweile viel weniger möglich. Ich würde halt sagen, dass gerade die Art und Weise, nämlich das Problem, dass irgendwie alle Leute arbeiten müssen und anscheinend das nicht hinhaut, in dem Sinne zu sagen, einfach man reduziert global die Arbeitszeit einfach immer weiter runter. Das hat natürlich auch was mit politischen Fragen zu tun. Also ich würde das auch nicht reduzieren wollen auf die Frage, dass es einfach ein ökonomischer Determinismus, sondern wie viel die Woche gearbeitet wird, ist ja auch eine politische Auseinandersetzung schon immer gewesen. Und man könnte auch sagen, es liegt an der Schwäche der ArbeiterInnenklasse, dass das so ist. Genau, das ist eine komplizierte Frage, aber scheinbar irgendwie ist man die ganze Zeit in diesem Prozess, dass einerseits scheint es so, dass alle immer besorgt sind, wenn die Konjunktur abflaut, dass Leute ihren Job verlieren. Auf der anderen Seite stimmt es, dass weiterhin irgendwie das möglich ist, dass Leute in Arbeit kommen. Ja. Ich hoffe, das hat so ein bisschen beantwortet. Ja. Ich habe zwei Gedanken. Ich weiß, die sind jetzt sehr unausgegoren irgendwie. Einerseits so der große Bogen, den so eure Geschichtsschreibung spannt. Mhm. Läuft das so ein bisschen, also läuft meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, irgendwie marxistisch zu fassen, was vielleicht andere irgendwie so Dialektik der Moderne genannt haben. Irgendwie die Produktivität steigt, irgendwie 1000 Sachen werden automatisiert, irgendwie man hat viel mehr individuelle Möglichkeiten in der Tendenz, Konsummöglichkeiten und sonst wie, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Aber es gibt auch irgendwie immer die Tendenz, dass der Einzelne unbedeutend wird und dass er irgendwie vielleicht so ein bisschen weniger als Zweck erachtet wird und mehr so ein Mittel irgendwie in den Gesamtzusammenhang eingebettet ist. Mhm. Einerseits das, ist nicht so richtig eine Frage oder weiß ich nicht, ob sich das darauf reduzieren lässt, irgendwie wäre vielleicht die Frage. Und dann zweitens, jetzt habe ich es gerade vergessen, ist leider pathologisch bei mir. Ja, überlege noch kurz. Ja. Große Scheidepunkt Bonapartismus irgendwie, da funktioniert es dann irgendwie anders, historisch zumindest. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja gar nicht so, vielleicht sind ja Gesellschaft und Staat irgendwie auf eine Weise gleich ursprünglich irgendwie, gar nicht, oder Kapitalismus und Staat, dann könnte man Kapitalismus und Gesellschaft irgendwie nicht mehr so schön, also bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus nicht mehr so schön trennen irgendwie vielleicht, aber ich würde mir denken irgendwie, dass private Geschäfte und Industrieproduktion und irgendwie so Wirtschaft funktioniert, brauche ich eine Rechtsordnung irgendwie, die wird garantiert durch einen Souverän, der ist so oder so eingerichtet oder so ein Arrangement, irgendein Arrangement hat dieser Souverän, der das garantieren kann. Und das ist dann quasi so erstmal der Behälter für Gesellschaft und Wirtschaft, meinetwegen. Das heißt irgendwie, die Interessen, die fallen nicht nur irgendwie historisch und spezifisch irgendwie zusammen, sondern sind vielleicht irgendwo immer schon dieselben gewesen. So, was würdet ihr dazu sagen? Okay, ist jetzt viel auf dem Tisch. Mal gucken, ob ich zu allem was sagen kann. Also die Frage mit der Dialektik der Moderne, dass also auf der einen Seite Freiheitspotenziale die Gesellschaft produziert, auf der anderen Seite irgendwie das Gegenteil, würde ich sagen, ist eigentlich, ich denke, keine schlechte Art und Weise, das zu fassen. Dass man also sagen kann, es gibt hier dieses Potenzial, aber irgendwie wird es nicht ausgeschöpft. Und ich denke, dass aus marxistischer Perspektive genau das auch die Frage vielleicht ist, wie könnte man das denn? Könnte man diese Tendenz, nämlich dadurch, dass Produktivität dafür sorgt, dass wir nicht, jetzt mal dumm gesagt, 14 Stunden malochen am Tag nur müssen, damit wir halt einfach unsere Grundbedürfnisse decken, ist da drin nicht ein Potenzial? Könnte man sich da nicht eine Gesellschaft vorstellen, die sich so vermittelt, dass irgendwie die Leute halt, was auch immer, nach ihren Interessen und Bedürfnissen, die irgendwie in die Gesellschaft einbringen, in einer viel freieren Art und Weise. Und das, was ich jetzt versucht habe darzustellen, ist die Antwort des Marxismus darauf, warum es nicht passiert, warum das stattdessen irgendwie immer noch so ist, dass die Leute irgendwie genug, also immer noch eine bestimmte Arbeitszeit irgendwie darauf aufwenden müssen, obwohl das vielleicht in einer ganz anderen Form möglich ist, warum ganz viel, keine Ahnung, ich meine, ein bisschen plumpes Beispiel, aber sowas wie 30% der produzierten Lebensmittel werden weggeschmissen, also warum es irgendwie so auch die Potenziale und Ressourcen der Gesellschaft überhaupt nicht vernünftig sozusagen genutzt werden können, also dass dass irgendwie ganz viel an Stellen, an Zeit und Mühen investiert wird, die vielleicht eigentlich überhaupt niemand bräuchte in einer anderen Gesellschaft, also solche Fragen. Und ich denke, es ist halt, was den Marxismus unterscheidet, vielleicht von so Leuten wie Max Weber, der hat ja am Anfang des 20. Jahrhunderts auch Ähnliches betrachtet mit dieser Rationalisierung und halt gesagt, naja, da verliert jetzt aber das Individuum, wird immer mehr halt zu so einem Ding, was irgendwie verwaltet wird und so. Mit solchen Fragen haben sich ja auch Bürgerliche auseinandergesetzt. Der Marxismus sagt, es gibt die Möglichkeit, das zu verändern halt, und es ist nicht kulturpessimistisch zu nehmen als jetzt halt das Schicksal oder so der Modernen, würde ich sagen. Und die zweite Sache, sag nochmal, was war? Staat und Gesellschaft. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, insofern man kann es natürlich, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe ja versucht darzustellen, oder das ist, soweit ich das beurteilen kann, die marxistische Auffassung, dass der Staat irgendwie etwas ist, was auf die Gesellschaft antwortet oder eine Notwendigkeit, die aus der Gesellschaft entsteht, lässt sich jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen, als dass man sagen kann, erst gab es die Gesellschaft und dann kam irgendwie der Staat hinzu. Ne? Das ist immer die Frage, wie sich das theoretisch vorgestellt wird oder wie diese Kausalität von mir aus angenommen wird, ist vielleicht nicht immer ein, was sich realhistorisch sozusagen so abbilden lässt. Das ist irgendwie beides miteinander entstanden. Also soweit ich weiß, hat sich die Notwendigkeit von Recht und sowas wie einem Staat, also irgendwie einer Form, die irgendwie bestimmte Verhältnisse auch gewaltsam notwendigerweise durchsetzt mit der Entstehung des Eigentums und so, Sesshaftigkeit der Menschen entwickelt, dass es irgendwie sowas gebraucht hat, weil Leute an einem bestimmten Ort zusammengewohnt hat. Man hat, mal dumm gesagt, sein Feld bestellt und wollte dann auch, dass man am Ende das dann erntet und auch selber was davon hat und nicht der Nächste kommt und sich das einfach nimmt. So. Und je komplexer dieses Problem geworden ist, desto mehr gibt es ja die Notwendigkeit von so einem Rechtssystem. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie in der bürgerlichen Gesellschaft haben die Leute ja nicht geglaubt, dass der Staat wegfällt. aber dass man Gesetze und Institutionen so einrichten könnte, dass sie eigentlich einen minimalen Zwang nur auf diese Gesellschaft ausüben und dieses Funktionieren. Insofern, als dass es im Interesse eigentlich der Leute ist, wenn sie das ehrlich und gut machen und sich so aufeinander beziehen, dass das für sie, also dass mein eigener Vorteil auch der Vorteil des anderen ist, glaube ich, würde ich sagen, war die Vorstellung, weshalb man nicht gedacht hat, man braucht keine Gesetze. Also bei Liberalismus oder auch Republikanismus geht es ja auch um so die Idee von Rule of Law quasi, also Verfassungen, Institutionen, Gesetze, die es ermöglichen, den Leuten in einer Weise zusammenzuleben, die irgendwie ihnen eine gewisse Form von Sicherheit schafft. Also man auch an die Gesetze des Einzelnen gegenüber dem Staat und gegenüber seinen Mitmenschen denkt und so, und dass man irgendwie das Gefühl hat, es gibt eine Garantie, dass die eingehalten werden und nicht arbiträr irgendjemand irgendwas entscheidet. Genau, die Marxisten haben sich so erklärt, dass es aus, dass die Notwendigkeit dieser Rechtsformen und auch wie die sich verändern, damit einhergeht, wie die Gesellschaft sich verändert und warum jetzt die bürgerlichen Rechtsformen nicht, warum nicht das Recht auf Eigentum zum Beispiel ein Problem geworden ist im Kapitalismus in dieser Art und Weise, wie sich das vollzieht, weil es dazu führt, dass, keine Ahnung, die einen die ganze Zeit rumkrebsen, die anderen unermesslichen Reichtum anhäufen und das soziale Konflikte bringt. Genau, dass dieses Recht auf Arbeit gegenüber Recht auf Eigentum irgendwie zu einem Problem wird, was sich nicht lösen lässt. Und inwiefern das Recht fortbesteht im Kommunismus, wenn das auch eine Frage war, ist, würde ich sagen, in gewisser Form offen. Also wie das dann aussehen könnte, ist, würde ich so ein bisschen sagen, also da gibt es auf jeden Fall Debatten darüber, ob es gibt manche Leute, die sagen, tatsächlich wäre das möglich, dass es irgendwie sowas gar nicht mehr bräuchte, weil tatsächlich, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, die Menschen sich daran gewöhnt haben, die Regeln des gesellschaftlichen Lebens eben zu vollziehen, ohne sich die ganze Zeit gegenseitig den Kopf einzuschlagen und ohne dass es notwendig wäre. Auch so eine Idee von, dass vielleicht Aufgaben des Staates wieder zurückgegeben werden in die Gesellschaft, dass auch wieder, keine Ahnung, die Leute selber in der Ideen haben, wie sie das unter sich lösen und dafür nicht diesen Gewaltapparat braucht. Also ich glaube, so sind halt Vorstellungen. Es gibt auch Leute, die sagen, es bräuchte schon noch, also zumindest eine Übergangszeit, natürlich bräuchte es erstmal diese Rechtssicherheit noch weiter. Und die Idee war ja schon auch, dass in der Diktatur des Proletariats und auch noch in das, was dann genannt wird, niedere Phase des Kommunismus, natürlich sowas wie Rechtssicherheit bestehen bleibt erstmal und auch durchgesetzt werden muss noch. Solange bis eben diese Notwendigkeit, also die Idee ist ja auch, dass, keine Ahnung, Gewalt, Konflikt und so weiter ein Ausdruck davon ist, dass die Leute halt im Elend leben und dass sie halt die ganze Zeit ja auch irgendwie bedrängt und beschnitten sind in ihren Ausdrucksmöglichkeiten. So ist die Vorstellung, dass das schon weitestgehend halt verschwinden könnte. Es klingt für mich auch utopisch, aber das ist schon irgendwie eine Spekulation, würde ich sagen, aber ich finde es nachvollziehbar, zumindest, dass ein Großteil irgendwie daher rührt und eine andere Form der Vergesellschaftung schon einen Großteil davon irgendwie verschwinden lassen könnte. Ja. So viel dazu, weiß nicht. Findest du plausibel oder geht so? Ich glaube, ich bin einfach grundsätzlich nicht besonders überzeugt von so marxistischer Staatstheorie oder oder meinetwegen sogar die Sein bestimmt das Bewusstsein oder sowas. Ich glaube, das ist ein sehr viel komplizierter. Okay. Gut, wenn du willst, können wir gerne nochmal darüber sprechen später. Ja, hier gab es noch eine Frage. Ich habe eine Frage zu dem Begriff Diktatur des Proletariats. Also, dass, da wir gerade eben weit von entfernt sind, ist sehr klar, nur abstrakt gefragt, wann könnte man denn sagen, dass es so erreicht ist. Also so, du hast die Sowjetunion genannt, aber nur weil die sich auf Marx bezogen haben, warum war das irgendwie in deinen Augen eine Diktatur des Proletariats und ist dann gescheitert? Warum war das nicht einfach nur eine Diktatur? Was macht proletarisch? Ach so, ich würde sagen, dass es da tatsächlich nicht umgesetzt war. Ich habe das vorhin, ich meinte vorhin, dass die meisten Leute, wenn sie diesen Begriff hören, daran denken so. In einer gewissen Form könnte man vielleicht sagen, gab es da den Versuch, wo ich würde sagen, vor allem, weil es ein einzelnes, isoliertes Land war, bestimmte Maßnahmen, die notwendig wären, also so die Sachen, die mir einfallen, sind natürlich zum einen irgendwie Vergesellschaftung der Produktionsmittel, zum anderen sowas wie ist diese Idee der Verallgemeinerung der Arbeit. Das sind so Sachen, die genannt werden. Ja, inwieweit es das war oder nicht, ist, finde ich, auch schwierig so eindeutig zu beantworten. Ist halt, es hat sich halt gezeigt, dass zumindest im Laufe der Zeit das immer, also ich glaube, wichtig ist vielleicht da diese Tendenz zu betonen. Also die Tendenz ist ja sozusagen oder soll sein, der Theorie nach, dass es sich selbst aufhebt, seine eigene Notwendigkeit aufhebt. Und was wir halt in der Sowjetunion gesehen haben, teilweise würde ich sagen, zu erklären durch äußere Umstände wie eben die ausbleibende Weltrevolution, teilweise auch dadurch, dass bestimmte Notwendigkeiten, die fortbestehen, so rationalisiert wurden oder gesagt wurden, nee, das ist das jetzt schon sozusagen, wir machen das, was man eigentlich nicht gemacht hat, sich halt diese Notwendigkeit der staatlichen Herrschaft, die auch in äußerst brutaler Weise halt fortgesetzt hat. Und insofern, als dass es nicht diese Tendenz zur Selbstaufhebung oder Selbstabschaffung in sich hatte, würde ich sagen, war es das halt nicht, die Diktatur des Proletariats, was wir gesehen haben in der Sowjetunion. Ja, aber so, von der Sowjetunion wegzukommen, könntest du, jetzt hast du ja Gesellschaftung genannt, auch ein paar andere Merkmale von so einer Diktatur des Proletariats konkretisieren? Mhm. Weil so, ich finde, Marx ist da sehr unbestimmt und halte ich auch für problematisch. Mhm. Naja, also genau, es ist sehr unbestimmt. Ich kenne die Stellen eben aus Staat und Revolution, aber da bezieht sich Lenin auch weitgehend auf das, was Marx geschrieben hat. Also genau, ich würde sagen, es gibt so die Idee Verwirklichung der Demokratie auch noch, also dass gesagt wird, okay, tatsächlich können wir jetzt können wir es schaffen in diesem System, dass zunächst mal die Arbeiterklasse, aber zunehmend auch alle anderen Menschen sozusagen in weitestem Umfang beteiligt werden an dieser Frage, wie kann irgendwie Gesellschaft funktionieren, dass die alle lernen, die Aufgaben, die es braucht, um irgendwie die Gesellschaft zu lenken, die der Staat übernimmt, selber zu übernehmen, dass diese hierarchische Teilung immer weiter wegfällt, sind irgendwie Sachen, die mir noch dazu einfallen. Es gibt so diese Idee, dass die Leute Arbeiter und Arbeitgeber gleichzeitig sind, also sozusagen beide in dieser Doppelfunktion. Einerseits, wie könnte man die gesellschaftliche Produktion managen, dass das für alle gut eingerichtet ist, dass alle irgendwie darüber entscheiden, wie werden die Produktivkräfte eingesetzt zur Produktion von welchen Gütern. Das sozusagen das, also irgendwie in gewisser Hinsicht wird es auch immer so beschrieben, eigentlich als Verwirklichung auch eigentlich der bürgerlichen Vorstellung zum Beispiel, dass man sagen kann, tatsächlich jetzt erhalten alle anteilig einen gewissen Anteil der Produktion, wie sie halt arbeiten, was im Kapitalismus irgendwie überhaupt nicht so richtig aufgeht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir gerade verloren gegangen. Ja, also genau, es ist, ich verstehe den Punkt zu sagen, das ist, dass man sich da mehr was wünscht, was Konkretes. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, war die Emphase immer zu sagen, wir können das jetzt nicht. Es geht, keine Ahnung, um die Errichtung einer ganz neuen Gesellschaft, wie das sich konkret verwirklicht und welche Schritte da unternommen werden müssen, ist Aufgabe der Menschen selber, das herauszufinden. Wir können das nicht als Blaupause, als festgelegten Plan uns jetzt überlegen und dann machen wir das einfach so zack, zack, zack. Da sind ja auch sehr viele, würde ich sagen, unbestimmte Faktoren. Wie könnte so eine Transformation aussehen von dieser Idee, wir verwirklichen eigentlich das bürgerliche Recht erstmal, alle sind tatsächlich irgendwie einander formal gleichgestellt, alle können gemäß ihrem Anteil an der Produktion irgendwie an der Gesellschaft teilhaben und erhalten das Produkt und wir sorgen dafür, dass das auch eingehalten wird und Leute sich nicht bereichern auf Kosten des Rest der Gesellschaft und so weiter. Von dieser Position, wie könnte man es schaffen, dass die Leute, also dass auch diese formalen aufeinander sich beziehen irgendwie wegfällt, keine Ahnung, man könnte sagen, das bürgerliche Recht versucht zu sichern, dass die Individuen als Gleiche formal gleich sind. Und dann gibt es so Ideen, wie zu sagen, aber eigentlich sind wir ja gar nicht gleich, eigentlich sind wir ja ungleich, wir haben ja unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und so weiter. Also wird das eben irgendwie auch wieder nicht gerecht, aber wir können auch nicht einfach darüber hinwegspringen und jetzt sagen, gut, macht einfach, was ihr wollt auf der jetzigen Stufe, dann wäre es halt irgendwie vielleicht eher barbarisch oder so, dann würden halt die einen wieder die anderen unterdrücken. Also man müsste irgendwie über diesen, durch die Verwirklichung, dass tatsächlich irgendwie diese formale Gleichheit in der substanziellen Weise erfüllt ist, könnte man das schaffen, dass man darüber hinausgeht. Aber genau, ich glaube, ich kann deinen Wunsch gut verstehen, aber den nicht, glaube ich, nicht befriedigen, weil es gibt in der Literatur auch mit Absicht, aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, da keine genauen Pläne. Stimmt, das könnte man nehmen. Also das ist auch schon, es ist nicht nur die Sowjetunion, was so ein Beispiel wäre, sondern auch schon. Und Marx hat da kritisiert, dass es schon, ja, die Kommune war nicht demokratisch genug, sozusagen. Das heißt, die haben mit zu wenig Kraft die Sozialfrage angegriffen. Das heißt, so diese zwei Seiten von Demokratie ist nicht nur formelle Demokratie. Manchmal wird es so, wie man so industrielle Demokratie, was würde das heißen? Es ist keine so Mehrheit, sondern the general will, was ist es? Also Demokratie ist schon eine schwere Frage für Marxismus. Und wir können vielleicht nicht diese liberale Begriff einfach aufheben, ohne so praktische. Jetzt ohne Organisation, ohne so soziale Kraft, gesellschaftliche Kraft, können wir diese Frage vielleicht gar nicht so verstehen. Ja. Deswegen ist es so unklar. Also wir müssen dann praktisch bestimmen. Willst du noch mal was darauf sagen, oder? Ja, danke für den Hinweis mit dem Pariser Kommunen, aber was du danach gesagt hast, das habe ich nicht verstanden. Okay, wieso? Einfach, was du meinst mit dem Praktischen. Naja, Marx' Kritik, was ist kein Parteigang beim Pariser Kommunen. Und danach ist diese ganze zweite International aufgestanden und da hatten wir schon eine internationale Arbeiterbewegung, was auch nicht nur so Vereinen und sowas war, sondern auch eine politische Kraft. Und die Sowjetunion ist schon isoliert geworden, aber am Anfang war es nicht so, es war ein Teil von dem Zweiten International und die haben auch eine deutsche Revolution gewartet. Das heißt, so dieser ganze Kontext, wo man vielleicht diese weltweite demokratische Frage verstehen konnte, ist nicht mehr da. Und wenn wir lesen jetzt Marx oder Lenin, und es sieht sehr unklar oder so ungenau aus. Ich glaube, das ist mehr mit unserem Bestand zu tun, als was die Gedanken haben. Und die wollten auch nicht autoritär so vorher eine, ja, Bild von einer perfekten Gesellschaft haben. Das müssen die Leute, also die Gesellschaft selbst schaffen. Also ich glaube, die heutige Linke hat auch eine sehr autoritäre Idee von, was Sozialverwendung wäre. Dass die Linke dann sagt, ja, wir wollen das machen oder sowas. Aber das war gar nicht die Vorstellung von den historischen Marxisten, sondern die Arbeiter mussten selber das schaffen. Und diese politische Partei ist eine Vermittlungsform, diese historische Frage, die Fragen klarzustellen. Also ich glaube, wir haben eine sehr eingeschränkte Begriff von Politik. Und das ist auch, ja. Vielleicht nochmal noch einen Gedanken zur Demokratie. Also genau, ich meine, irgendwie, man, genau, wir haben halt, ja, zur Demokratie nochmal, also weil du gesagt hast, es geht nicht nur um die formale Demokratie, also die Idee ist ja immer so ein bisschen, mit so, man muss etwas verwirklichen, um es aufheben zu können, also keine Ahnung, auch in Bezug auf das Recht ließe sich das sagen, also irgendwie müssen wir das schaffen, dass diese Vorstellung von, wir sind alle formal auf einer formalen Ebene irgendwie gleich, es gibt irgendwie, das ist ja gerichtet, war ja mal ursprünglich gerichtet gegen die Idee, die halt davor eigentlich in den allermeisten Gesellschaften geherrscht hat, nämlich die Leute sind halt ungleich, die sind whatever, durch Gott, durch ihre Geburt halt ungleich und so ist es einfach. Die formale Gleichheit kommt aus der Idee, dass wir uns durch unsere Arbeit aufeinander beziehen können und damit so die Idee ist, irgendwie gibt es aber eigentlich was Gleiches, eigentlich sind wir doch vielleicht alle gleich und eine wieder höhere Ebene davon wäre vielleicht nochmal zu sagen, aber irgendwie sind wir als Individuen ja auch besonders und unterschiedlich und vielleicht ein Rechtssystem, was einfach nur das auf so einer formalen Ebene irgendwie denkt, kann das eigentlich auch nicht einfangen, aber wir können jetzt auch nicht einfach darüber hinwegspringen und ich glaube, in einer ähnlichen Form wäre das vielleicht auch mit der Demokratie zu sagen, dass, keine Ahnung, die Frage, was bedeutet das überhaupt? Okay, erstmal alle können irgendwie in einer Form mitbestimmen. Auf der anderen Seite, es werden Aspekte der Gesellschaft erschlossen für die Mitbestimmung, die überhaupt momentan gar nicht zur Disposition stehen. Keine Ahnung, was du gesagt hast, vielleicht mit Wirtschaftsdemokratie, mit der Frage, wie wird Produktion organisiert? Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, gesellschaftliche Prozesse bewusst zu steuern, die es eigentlich davor gar nicht gab, so. Und gleichzeitig soll auch dabei nicht stehen geblieben werden, dass wir sozusagen das jetzt alles einfach immer nur so Recht der Mehrheit irgendwie entschieden wird und alle bei allem mit abstimmen, sondern irgendwie die Idee, dass sich auch mit einer Verwirklichung dieses Prozesses wieder, keine Ahnung, sowas einstellt, wie halt, ich kann es jetzt auch nur wieder auf so Formeln bringen, wie jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, die Leute sich sozusagen frei einbringen können in die Gesellschaft und das trotzdem als Ganzes so funktioniert, dass genau, dass halt niemand irgendwo als Aufseher mit der Peitsche rumsteht und sagt, ihr müsst jetzt das aber machen, weil sonst haben wir am Ende des Tages kein Essen auf dem Tisch. So ist irgendwie die Vorstellung. Das ist natürlich alles jetzt sehr abstrakt, aber genau, das wollte ich noch dazu sagen. So ist jedenfalls grob diese Vorstellung. Also um irgendwie über die Demokratie, über die staatliche Herrschaft, über das bürgerliche Recht zu kommen, muss man es irgendwie verwirklichen, auch in seinem vollen Umfang, so wie was auch immer das dann konkret bedeuten würde. Ja, genau. Hat noch jemand eine Frage? Okay. Dann. Ah, okay. Vielleicht hatten ja eher die Berufsrevolutionäre die falsche Vorstellung von Demokratie und nicht wie heute. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt mit Diktatur des Proletariats und irgendwie Herstellung echter Demokratie oder was du vorhin meintest. Aber ich erinnere mich an irgendeine Passage, wo es hieß, dass Demokratie verstanden wird als das Diktat irgendwie der Mehrheit, die Diktatur der Mehrheit. Mhm, ja. Und das haben sie dann definiert als die Sache der Proletarier. Und die Sache der Proletarier, das waren die Berufsrevolutionäre, die das vorderster Front vertreten haben. Das heißt, irgendwie vielleicht war es damals nicht so kontingent und erst in der Aushandlung, wo das dann alles hinführt, sondern irgendwie schon ziemlich festgelegt und das war vielleicht immer das Problem. Also ist zu fest, zu klar. Aber würdest du nicht, also die, ich würde sagen, diese Idee, dass Demokratie ist gleich Diktatur der Mehrheit, glaube ich jetzt, soweit ich weiß, nicht etwas genuin, was die Marxisten irgendwie erfunden haben, sondern ist das nicht Demokratie heute noch? In einer gewissen Form? Also natürlich gibt es liberale Rechte, die auch manchmal in einem Widerspruch stehen, ne? Minderheitenrechte und so weiter, aber im Grunde ist nicht Demokratie, die Mehrheit stülpt der Minderheit ihren Willen auf. Das ist ein illiberales Demokratieverständnis, irgendwie zu Demokratie gehört, gerade diese liberalen Rechte, meinetwegen auch Pflichten irgendwie, die Allgemeinheit gegenüber Minderheiten hat. Auch Reiche sind eine Minderheit in einer gewissen Weise. Ja. bin noch nicht so ganz sicher, was dein Punkt ist. Also ich meine, okay, die eine Seite ist mit denen quasi, die sind ja gesagt, okay, letztendlich wollen die Berufsrevolutionäre alles vorbestimmen, also das ist eine Sache, aber bei der Demokratie, jetzt zum Beispiel bei Lenin, da geht es ja, also ihm geht es ja gerade darum zu sagen, weil Demokratie an sich erstmal, ohne Hinzunahme jetzt von anderen Sachen, erstmal, ja, der Gedanke ist, dass die Mehrheit herrschen soll, deshalb soll Demokratie in letzter Instanz in dieser Form auch überwunden werden. Weil das ja gar nicht wünschenswert ist, sozusagen. Also das, also ich, deswegen bin ich gerade ein bisschen unsicher, weil an der, ja. Ja, weil du jetzt sozusagen die Minderheit schlagst. Halt daran gescheitert irgendwie, dass, es, dass sie die Demokratie nicht aufgehoben bekommen haben irgendwie. Aber das, das schien mir erstmal der Gedanke zu sein, irgendwie, wie, wie das weitergeht. Weiß ich nicht, da hat sich die Geschichte Lügen bestraft. Also die Frage ist halt ein bisschen, würde ich sagen, ist das, was wir dann kennen in der Geschichte, das notwendige Ergebnis dieser Idee, dieser politischen Idee, ist das sozusagen das, was dabei herauskommen muss und deshalb muss man es verwerfen oder gibt es bestimmte Umstände, die dazu geführt haben, aber es hätte halt auch anders laufen können. So, das ist, glaube ich, die Frage, die halt dahinter steht. Also genau, ich glaube, wir bei Platypus sind der Überzeugung, dass die Sowjetunion und das, was alles an Verbrechen herausgekommen ist, nicht notwendig hätte passieren müssen. Das ist, wirft auch Fragen auf, so keine Frage. Genau. Aber jedenfalls... Sagen, ich habe es akustisch nicht verstanden. Das ist eine sehr starke Aussage, die Notwendigkeit zu argumentieren. Ja. Ich würde vielleicht dazu tendieren, zu sagen, dass es eine Tendenz gab, dass es autoritär abdriftet. Irgendwie hängt sich ja auch zusammen mit diesem Verständnis von, oder diesem einen Verständnis von Demokratie, auf das man sich auf eine Weise berufen hat, was man dann vielleicht perspektivisch überwinden wollte und andere Sachen. Aber das sich ja irgendwie besser laufen können. Ja, also ich meine, man hat insofern. Keine Ahnung, mit dieser Frage der liberalen und illiberalen Demokratie. Natürlich gab es schon so Ideen wie zum Beispiel die Vergesellschaftung würde bedeuten Enteignung der Kapitalistenklasse. Da würde man ein liberales Recht einschränken. Temporarily jedenfalls. Das stimmt. Insofern ist das natürlich nicht, also wären nicht alle liberalen Rechte irgendwie einfach behalten. Ist natürlich, also ich würde aber auch sagen, dass das schon ein Problem des Kapitalismus ist mit der Frage, ob nicht demokratische Rechte und liberale Rechte sich an bestimmten Stellen im Widerspruchsverhältnis begeben, zum Beispiel. Also auch, keine Ahnung, bei der Frage jetzt ganz aktuell von Deutsche Wohnen enteignen zum Beispiel, da würde man ja auch sagen, hey, die Art und Weise, wie das hier geregelt wird, das funktioniert nicht, wenn wir jetzt einfach sagen, die Leute haben weiterhin das Recht oder die großen Firmen oder wer auch immer oder alle von mir aus, haben das Recht auf Privateigentum an Wohnungen und können damit tun und lassen, was sie wollen, und sondern wir wollen eine Enteignung. Das ist eine, quasi eine demokratische Beschneidung von einem liberalen Recht. Und ich glaube, an vielen Stellen in ähnlicher Weise gibt es da Fragen, wo man dann hinkommt. Oder, keine Ahnung, kann man demokratisch beschließen, dass wir jetzt, keine Ahnung, in der Schweiz gibt es Volksabstimmungen darüber, dass dann keine Moschee mehr gebaut werden darf. Das ist aber eigentlich, wäre das dann eine also wäre auch da das ein Beispiel, wo dann gesagt wird, ja, man darf ein liberales Recht demokratisch einschränken. Oder auch nicht. Also, oder es gibt auch gute Gründe, gleich zu sagen, dass das an der Stelle man das nicht dürfte und dann das demokratische Recht eingeschränkt werden müsste, zugunsten von einem liberalen Recht. Und ich glaube, an solche Stellen kommt man sehr oft, und auch das, würde ich sagen, ist eine Form, wie sich diese zwei Begriffe irgendwie widersprechen im Kapitalismus, wo versucht wurde, das irgendwie zu adressieren, und genau, mit der, dass es eine Tendenz zum Autoritären gab, ja, stimmt, gab's. Also ich würde schon ein bisschen dazu sagen, weil das ist auch gerade die Sache mit den Berufsrevolutionen, die du angesprochen hast, finde ich schon auch ein Beispiel dafür, ist so, keine Ahnung, wie ist das, also so ein bisschen daran anknüpfen, was mein Nebensitzer gesagt hat, so ein bisschen ist, wie die Sachen, wie Marxismus oder diese Texte uns heute so erscheinen. Oder wie zum Beispiel auch schon so der Neuen Linken, so 1968 erschienen ist. Ne, so irgendwie Marx hat mal so ganz früh dieses gesagt, so, ja, wir wollen keine Doktrin erfinden, dies, das, so, wir und dann sagen, ja, Krieg nieder, sondern wir entfalten das aus den Kämpfen und Wünschen, die schon da sind, so. Und zum Beispiel später, halt zum Beispiel der neuen Linken, tritt der Marxismus aber genauso entgegen. So nach dem Motto, so, hier ist, wir sind, es gibt so diese etablierten kommunistischen Parteien, stalinistischen Parteien, die halt sagen, so, quasi, hier ist der Marxismus, so, hier knie nieder, so, ne? Und, aber jetzt, eigentlich die Beispiele, die du selber genannt hast, so zum Beispiel jetzt Russische Revolution, etc., ich meine, da waren die Bolschewiki, auch die Marxisten, die die liberalen Rechte am meisten eingefordert haben und auch am meisten umgesetzt haben, so. Also unmittelbar auch in der Oktoberrevolution so am meisten, also jetzt zum Beispiel im russischen Kontext, am meisten für die Gleichstellung der Geschlechter getan haben, etc., solche Sachen liberalisiert haben. Auch die SPD in Deutschland, ne, also so Demokratie, also so, damals gab es keine Demokratie, die man irgendwie, also so, ne, wovon reden wir da? Verstehst du, was ich meine so? Also so die Sozialisten in Deutschland, die Marxisten haben es ja am meisten sozusagen für Meinungsfreiheit eingesetzt. All diese liberalen Rechte. Deswegen wollte ich da nur noch mal kurz ein bisschen diesen historischen Kontrast irgendwie machen und auch vielleicht so ein bisschen darauf hinweisen, vielleicht wo dieses Unbehagen mit den Großrevolutionären herkommt. So. Aber ja, das ist jetzt so eine Intuition. Okay, falls es dann jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wollen wir noch ein Bier trinken gehen? Können wir uns ja überlegen. Ich würde es jetzt erstmal an dieser Stelle beenden. Okay.